1. Die Studenten protestieren gegen höhere Studiengebühren. 2. Alles wird immer teurer. 3. Er geht sehr locker an die Sache heran. 4. Auf dem Land sind die Wohnungen weniger teuer als in der Stadt. 5. Er hat finstere Pläne.